Herzlich willkommen zur Abendlandung Nummer 139 im Kashmir Radio. Mein Name ist Jean-Marie Dur und ich führe euch heute wieder in einen wundersamen Garten der verschiedenfarbigsten Klänge. Die Sendung beginnen wir mit der Platte, die auf jeden Fall zu meinen diesjährigen Lieblingsmusik-Soundtrack gehört. Ende März erschien die erste Pressung auf David Byrnes Luaka Bob Label. Diese erste Pressung war in Windeseile ausverkauft. Anscheinend hatte vom Label niemand damit gerechnet, dass die Platte so beliebt und begehrt sein würde. Die Rede ist von Floating Points und Pharoah Sanders wundervollem, minimalistisch und irgendwie auch herbstlichem Album Promises. Das musikalische Zusammentreffen der beiden Musiker hat sehr schöne klangliche Blüten hervorgebracht. Floating Points spielt Piano, Fender Rhodes und verschiedene Synthesizer und Keyboards, über die Pharoah Sanders dann sein Tenorsaxophon spielt, sowie manchmal auch leise seine Stimme hören lässt. Das Album besteht aus einem einzigen Stück, Promises, und ist unterteilt in verschiedene Movements. Und wir hören jetzt Movement 1, Pharoah Sanders und Floating Points. Mm-hmm. Thank you. Nissa Musique, ein Pariser Ensemble, das in den 80ern sein einziges Album namens Comme au Moulin veröffentlichte, mit dem Stück Rien. Nissa Musique waren Armand Amar, John Boswell, zwei Percussion-Musiker mit einer Vorliebe für Sounds aus Indien und dem Nahen Osten, sowie Jean-François Roger, ebenfalls Perkussionist und Marimba-Spieler, Henri Tournier, ein Flötist, und Renaud Garcia-Font, Doppelbassspieler. Außereuropäische musikalische Traditionen treffen auf Jazz und Minimalismus, wie etwa bei Steve Reich. Und man könnte vielleicht auch sagen, es ist wie eine Art Kombination aus Don Cherry und Midori Takada. Die amerikanische Schamanin, Tänzerin und Musikerin Gabrielle Roth veröffentlichte zwischen 1982 und 2012 fast 20 Platten, auf denen sie mit der Band The Mirrors Musik zum Meditieren machte. Die meisten dieser Alben sind auf ihrem eigenen Label Raven Recording erschienen und wir hören jetzt vom 1988er Album Initiation das Stück Lyrical. Thank you.

Der angolanische Musiker, Gitarrist, Researcher und Intellektuelle Mario Rui Silva war das mit dem Stück Nahari, das auf der vor kurzem erschienenen Compilation Stories from Another Time 1982-1988 auf dem Label Time Capsule erschienen ist. Mario Rui Silva wurde 1953 in Luanda in Angola geboren und hat sein Leben der angolanischen Populärmusik gewidmet. Er war unter anderem von Baden-Powells Musik beeinflusst, wie man vielleicht auch bei dem gerade gehörten Stück heraushören kann. Ihr hört die Abendlandung Nummer 139 im Kashmir Radio, heute mit einer bunt durchmischten Sendung. Picture Music war ein Kollektiv von vier Musikerfreunden, die Mitte der 80er zusammen in Brisbane in Australien eine Art Library Music komponierten, Musik, die für Filme genutzt werden sollte. Und aus diesem Grunde stellten die vier Freunde 1987 ein Tape zusammen, das potenziellen Kunden und Kundinnen einen Einblick in ihre Sounds geben sollte. Left Ear Records wird dieses Tape bald als Vinyl veröffentlichen. Ihr könnt jetzt schon vorab ein Stück hören. Bass Stop Dawn heißt es. Don't hold on to what you know. Give pleasure, joy, and happiness. Pleasure, joy, and happiness. Keep a little for yourself, just enough so you're good. Don't be right all the time. Don't get mad when it's not fair. Lighten up, just lighten up. Find a way to find a way. Pleasure, joy, and happiness. Pleasure, joy, and happiness. Pleasure, joy, and happiness. Pleasure, joy, and super entspannter R&B von Eddie Chacon oder Chacon von seinem 2020er Album Pleasure, Joy and Happiness. Wir hörten das titelgebende Stück. Celestial Soul nennt das Label Day End Records diese Musik und diese Bezeichnung passt irgendwie ganz hervorragend. Als nächstes hören wir jetzt Amazon Cactus vom Album Allee des südkoreanischen Duos Salamander, das dieses Jahr auf Good Morning Tapes veröffentlicht wurde. Salamander sind die Musikerinnen und Produzentinnen Uman und Yetsubi aus Seoul. Viel Spaß mit Amazon Cactus. Thank you. Sleep Well von Pyrolator und seiner LP Pyrolators Traumland, die 1987 auf Atatak erschienen ist. Dem Label, das er 1980 mit Frank Fenstermacher und Moritz Reichelt von der Band Der Plan gegründet hat. Pyrolator ist Kurt Dahlke und er ist eine wichtige Person gewesen für die Düsseldorfer Punk- und Post-Punk-Szene in den späten 70ern und frühen 80er Jahren. Er war unter anderem Gründungsmitglied von DAF, Mitglied von Der Plan und den Fehlfarben und ebenfalls seit den späten 70ern veröffentlicht er unter dem Namen Pyrolator seine eigene Solo-Musik, die musikalisch eine ziemlich weite Bandbreite aufweist. Von Industrial, das war dann eher so auf den ersten Platten mehr vertreten, bis hin zu poppigeren Klängen bei den späteren Alben. Ihr hört die Abendlandung im Cashmere Radio. Am Mikrofon ist Jean-Marie Dur. Als nächstes hören wir Santo and Johnny. Ein Duo, das vor allem wegen seinen instrumentalen Rock'n'Roll-Balladen und Santos Steel-Gitarrenspiel bekannt geworden ist. Sleepwalk war ihr größter Hit. Das Stück wurde unter anderem von den Beatles gecovert. Ihr kennt das auf jeden Fall auch. Das werde ich aber jetzt nicht vorspielen. Sleepwalk ist auf ihrem Debütalbum von 1959 drauf. Dieses Album heißt einfach Santo and Johnny und es gibt auf diesem Album noch mehr tolle Instrumentals zu hören. Unter anderem das großartige George Gershwin Cover Summertime. Und das hören wir uns jetzt an. Thank you. Not Sport, Martial Art, hörten wir jetzt gerade von Jim O'Rourke und seiner EP Halfway to Three-Way, die 1999 auf Drag City Records und Domino Records erschienen ist. Ich bin immer schon ein großer Fan von Jim O'Rourkes Singer-Songwriter-Platten gewesen und ich komme jetzt gerade wieder mehr auf den Geschmack. The Visitor, eine etwas spätere Platte, habe ich im vergangenen Jahr auf jeden Fall rauf und runter gehört. Eine ganz, ganz tolle Platte. Ebenfalls eine tolle Platte oder eine tolle EP ist Halfway to Three-Way, von der wir gerade eben das Stück gehört haben. Und nicht nur von O'Rourke, sondern auch von ähnlichen Musikern und Bands bin ich auf den Geschmack gekommen, die diesen ganz speziellen Sound gemacht haben, der damals in den 90ern und frühen 2000ern in Chicago gespielt wurde. Und die bekannteste dieser Band ist wahrscheinlich Tortoise und deren beliebteste Platte vermutlich TNT von 1998, die damals auf Thrill Jockey erschienen ist. Ein unglaublich schöner Mix aus Jazz, Minimal Music, Folk, Ambient und Schnipseln von Progressive Rock. Und wir hören von dieser tollen Platte jetzt The Suspension Bridge at Iguazu Falls. Thank you. Bad Bad Not Good haben wieder eine Platte gemacht. Sie heißt Talk Memory und ist Anfang Oktober auf XL Recordings und Innovative Leisure erschienen. Eine sehr, sehr schöne Platte. Wir hörten gerade City of Mirrors von dieser Platte, für das der großartige Arthur Verukai die String Arrangements geschrieben hat. Ihr seid bei Kashmir Radio und hört die Abendlandung heute mit einer thematisch nicht begrenzten Sendung. Als nächstes gehen wir jetzt nach Zürich zu Fugaronto. Fugaronto, das sind Ron Schiller und Tobi Schweitzer. Sie haben ihr erstes Album vor kurzem veröffentlicht. Greatest Treasure heißt es. Es ist auf Phantom Island erschienen. Fugaronto spielen einen Mix mit Elementen von Synth-Pop und Synth-Funk, von Dub, Fusion, New Wave und Ambient. Und wir hören jetzt das verträumte finale Stück der LP, Mystery of Zambio. Thank you. Creator has a master plan for us all. The Creator has a master plan. Ein Cover des Leon Thomas und Pharoah Sanders Klassikers, gecovert von Deseron Douglas und Brandy Younger. Es ist auf der LP Force Majeure drauf, die im Dezember letzten Jahres auf International Anthem erschienen ist. Der Bassist Deseron Douglas und die Harfistin Brandy Younger haben das Album im Laufe des vergangenen Jahres in Harlem in ihrem Wohnzimmer aufgenommen. Es ist während einer Reihe von Livestreams entstanden, die die beiden während des ersten Lockdowns organisiert hatten, um ihren Freunden und anderen eingesperrten Stadtbewohnern positive Vibes und musikalische Grüße zu senden. Sie covern auf dem Album Alice Coltrane, John Coltrane, Leon Thomas und Pharoah Sanders, The Stylistics, Gloria Gaynor und Clifton Davis, Kate Bush und Sting und auch ein paar eigene Stücke sind darauf zu hören. Wir gehen jetzt ein bisschen weiter nach Norden, von New York nach Kanada, zu Beverly Glenn Copeland. Beverly spielt immer noch Konzerte und ist 2016 einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden, als Invisible City Editions das Keyboard Fantasies Album wieder veröffentlicht hatten. Ein Jahr später gab es dann auch ein Reissue des Albums auf Science Center und dieses Jahr eine weitere auf Transgressive Records. Ein wunderschönes, verträumtes Synth-Album aus den 80ern, von dem wir jetzt Ever New hören. Welcome the bud, the

Deux Filles waren das mit dem Stück Waiting Out vom neuen Album Shadow Farming. Deux Filles, das sind Simon Fisher Turner und Colin Lloyd Tucker. Die beiden haben unter dem Namen Deux Filles in den frühen 80ern zwei wundervolle, unkategorisierbare Platten gemacht. Eine heißt Silence and Wisdom und die andere Double Happiness. Und 2016 kam dann mehr als 30 Jahre später wieder ein Signal von dieser Formation in Form der LP Space and Time, die auf Le Disque du Crépuscule erschienen ist. Und dann dieses Jahr 2021 wieder ein neues Album Shadow Farming, das auf Glass Modern erschienen ist. Ihr wart die vergangenen 90 Minuten bei der Abendlandung im Kashmir Radio. Mein Name ist Jean-Marie Dur. Ich wünsche euch noch einen tollen Abend, eine gute Nacht und verabschiede mich mit einem weiteren Stück der Chicagoer Post-Rock School. Das Stück heißt Bauchredner und ist von Gastre del Sol. Es ist eine sehr schöne, folkig, minimalistische Meditation. Bis gleich. Thank you. Thank you.